Party ging es im letzten Gefecht. Es fielen die besten Soldaten, die Tod wurde nie gerecht. Bis zum bitteren Ende, Getreue zum Volk und zum Land. Gelitten für die Freiheit, werden sie heute Mörder genannt. Werden sie heute Mörder genannt. Werden sie heute Mörder genannt. Kein Vergeben, kein Vergessen, Ruhm und Ehre, wir stolzer Soldat. Was wir haben, jedes Essen, erfuhr aus der blutigen Tat. Kein Vergeben, kein Vergessen, die Einschläge sind noch so nah. Hör die Bomben für das Streben, obwohl ich den Krieg nicht mal sah. Obwohl ich den Tod nicht mal sah. Mein Opa war Soldat im letzten großen Krieg, an vorderster Front im Sturm hat er dem Reich gedient. Für die Zukunft eingetauscht, blieb sein Leben auf dem Feld. Und etwas, was man heute sagt, er war ein deutscher Held. Er war ein deutscher Held. Er war ein deutscher Held. Kein Vergeben, kein Vergessen, Ruhm und Ehre, wir stolzer Soldat. Was wir haben, jedes Essen, erfuhr aus der blutigen Tat. Kein Vergeben, kein Vergessen, die Einschläge sind noch so nah. Hör die Bomben für das Streben, obwohl ich den Krieg nicht mal sah. Obwohl ich den Tod nicht mal sah. Stolz auf ihren Norm, trag ich den Kranz an sein Grab. Seine schwarze Uniform im Geiste ich nun trag. Im Geiste ich nun trag. Im Geiste ich nun trag. Im Geiste ich nun trag. Im Geiste ich nun trag. Im Geiste ich nun trag. Im Geiste ich nun trag. Im Geiste ich nun trag. Kein Vergessen, Ruhm und Ehre, wir stolzer Soldat. Was wir haben, jedes Essen, erfuhr aus der blutigen Tat. Kein Vergessen.